Wisst ihr eigentlich, warum wir hier sind heute? Kennt einer von euch Butcher? Wegen denen sind wir nicht hier. Meine Freunde, ich wünsche Butcher alles Gute zum 17. Wünscht ihr das auch, oder was? Na dann, viel Spaß mit Konflikt East, Jack Dagnis vs. Butcher! Vor mir. Ich bin so gefährlich, dass ich manchmal selbst vor mir Angst kriege. Das solltest du dir merken. Rollen an. Holen Sie doch die Cops. Speziellen Sound, wenn damit auf euch geschossen wird, also vergesst ihn möglichst nicht. Käse und Füßen riecht. Ow!

We'll be right back. Davon werde ich mich nicht verhalten. Ich muss dringend mit meinem Dealer hin. die Pest. Alle zerstören, stellen ihn fest. Ich würd machen, wenn man mich lässt. Die Steigerung von Fresh, KKS. Diese Szene ist wie die Pest. Alle zerstören, stellen ihn fest. Diese Szene ist wie die Pest. Alle zerstören, stellen ihn fest. Zerstören ist bei mir ein Fest. Diese Szene ist wie die Pest. Alle zerstören ist bei mir ein Fest. Ich würd machen, wenn man mich lässt. Die Steigerung von Fresh, KKS. Diese Szene ist wie die Pest. Alle zerstören ist bei mir ein Fest. Ich würd machen, wenn man mich lässt. Die Steigerung von Fresh, KKS. Yeah.

gehst du zur Polizei, warum kommst du nicht gleich zu mir? Was verlangen Sie von mir? Sagen Sie, was es ist, aber tun Sie, warum ich Sie nicht. Was soll ich tun? Das kann ich nicht tun. eskalieren.

ein schöner dicker John. Ein schöner dicker John. Ein schöner dicker John. Ein schöner dicker John. Ein schöner dicker John. Ein schöner dicker John. Ein schöner dicker John. Ein schöner dicker John. Ein schöner dicker John. Ja, der Dealer-Präsident ist wieder in der Welt. Er war der Name der MTV, K.O. Sound. Die Gäste im X-Fall 2018, Mutter, werden you think? Ja, hört doch mal an den, ja! Ha! A, Doppel L, E, K, Doppel O, L, S, I, D, E. Wir sind Akrobaten am Main. Die Hände sehen ein Trampolin. Wir brauchen und wir brauchen Rap in ihrem weniger Insulin. Yo, yo, Leipzig, seid ihr noch da? Yo, yo, yo, yo! Butcher! Butcher! Butcher! Butcher! Butcher! Butcher! Ihr seid zu leise, ihr Schwanzlutscher, Alter! Butcher! Jetzt weiß du! Mir fällt nicht mehr ein. Jede Hure bitte zum Schluss, geht das in der Mix von. Jede Hure bitte zum Schluss, geht das in der Mix von. Letzte Runde! Alle, die unter 16 sind, jetzt mal Hände hoch. Ja, nicht mal so viel.